Bis aus ihr Marsch. wissen, warum sie sie anhalten, oder? Ja klar, weil sie zu dumm für die Kripo sind. Thank you. Let's go. Welt. Hey.

make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing. Eskalieren. Level.